Auch der Kaffee, der uns morgens munter macht und uns an Tagen mit ständigen Zoom-Meetings durchhalten lässt, hat keine bessere Vergangenheit. Ursprünglich war er in Äthiopien zu Hause. Kaffee aus dem Anbau dort kam über den Nahen Osten im 17. Jahrhundert nach Europa und erwärmte Anwälte, Politiker und Philosophen in London, Adlige in Deutschland oder den Finanzsektor in Amsterdam. Die Niederländer erkannten, dass Kaffeepflanzen in den Tropen gut gedeihen und rodeten seit 1699 in Java die Regenwälder, um Platz für den Kaffeeanbau zu schaffen. Bis heute wird er in dieser Region kommerziell produziert. Wenig später exportierte man Kaffeepflanzen auch zum Anbau in die Karibik. Auf der Grundlage von Sklavenarbeit konnte die winzige französische Kolonie Saint-Dominique, das heutige Haiti, im 18. Jahrhundert auf dem Weltmarkt für Kaffee eine beherrschende Stellung einnehmen. Als versklavte Menschen sich während der haitianischen Revolution von 1796 bis 1804 selbst befreiten und ihren eigenen unabhängigen Staat gründeten, hätte das niemand gedacht. Mit abgeholzten Wäldern und Bodenerosion hinterließen die Franzosen einen der ärmsten Staaten und eine der am stärksten zerstörten Landschaften der Welt. Auf den tropischen Karibikinseln Kuba, Puerto Rico und Jamaika wurde zwar weiterhin Kaffee produziert, Mitte des 19. Jahrhunderts beherrschte aber Brasilien den Weltmarkt. Das Land, in dem sich der Handel mit versklavten Menschen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts fortsetzte, konnte Kaffee in großen Mengen und zu niedrigen Kosten produzieren. Auch auf den niederländisch beherrschten Inseln Sumatra, Bali, Sulawesi und Timor wuchsen im späten 19. Jahrhundert die Plantagen. Wenig später wurde Kaffee, der zuvor den Reichen vorbehalten gewesen war, auch in der Arbeiterklasse der nordamerikanischen und europäischen Gesellschaft regelmäßig getrunken. Welchen Nutzen der Kaffeeanbau den Einheimischen brachte, wird kontrovers diskutiert. Einerseits, so heißt es, führten die Gewinne dazu, dass Brasilien sich zu einer großen, eigenständigen Wirtschaftsmacht entwickeln konnte. Auf der anderen Seite war dies nur möglich, indem man über lange Zeit auf Sklaverei setzte und billige Arbeitskräfte, darunter Kinder und ausgegrenzte indigene Gruppen, ausbeutete. Dies führte zu Ungleichheit und Armut, und da kleine Betriebe von größeren internationalen Konzernen aufgekauft und Wälder abgeholzt wurden, ergab sich nach dieser Argumentation für die Kaffeeanbauregionen in den Tropen kaum ein nachhaltiger Nutzen. Die so entstandenen Probleme für die tropische Umwelt machen sich auch im 21. Jahrhundert bemerkbar. Vielleicht denken wir daran, wenn wir das nächste Mal einen Schluck Kaffee zu uns nehmen. Zu den wichtigsten tropischen Produkten gehört heute der Kautschuk. Von Luftballons bis zu den Flugzeugreifen für unseren nächsten Urlaubsflug, von Kondomen bis zu wasserdichten Schuhen, von Gummibällen bis zu den Förderbändern an der Supermarktkasse, von Tauchausrüstung bis zu den Luftschläuchen im Krankenhaus. Wir können heute kaum irgendwo hingehen oder irgendetwas tun, ohne dass uns dieses bemerkenswerte Material begegnet. Naturkautschuk wird aus Latex hergestellt, das aus bestimmten Pflanzen quillt, wenn sie verletzt werden. Die einzigen kommerziell lohnenden Quellen jedoch sind Hevea brasiliensis, ein Baum aus dem tropischen Wald, der im Amazonasbecken gedeiht, und die wilde Liane Landolphia ovariensis aus West- und Zentralafrika.